Wenn wir diese Versuche der nationalsozialistischen Revolution überblicken und so diese und noch viele andere Symbole uns vorstellen, dann kann man ermessen, wie schmerzlich es für eine Bewegung sein muss, inmitten einer solchen Neugestaltung, und zwar friedlichen Neugestaltung des Lebens, in einen solchen Schicksalskampf herangerissen zu werden. Aber wir sehen diesem Kampf ins Auge. Das Deutsche Reich hat diesen Entscheidungskampf aufgenommen, weil es einen anderen Ausweg nicht gab. Dann wäre, wenn wir uns unterworfen hätten, schließlich der ganze Kampf von 14 Jahren umsonst gewesen. Da wären alle Opfer von früher uns gewesen. Dann wäre das Deutsche Reich kampflos seinen Feinden überliefert worden. Es gab deshalb für Adolf Hitler hier nur einen Weg. Und dieser Weg ist, glaube ich, heute schon geschichtlich geworden. Er hat zu einer Vertiefung des deutschen Lebenswillens und zu einer ungeheuren Verstärkung der deutschen Selbstverteidigung geführt und hat zu einem Neuerblühen des Reichsgedankens geführt. Und von ganz oben gesehen dürfen wir vielleicht dann sagen, die Reichsidee hat einmal die Antike ergriffen, um sie zu gestalten. Der Reichsgedanke hat sich einmal mit der christlichen Mission verbunden und hat damit ein gewisses abendländisches Gefühl gezeugt. Heute ist der Nationalsozialismus Herr über die Reichsidee geworden. In dem Augenblick aber, als er sich das Reich erstritt, ist der Nationalsozialismus zugleich Diener dieses Reiches geworden. Und an der Kraft, wie die nationalsozialistische Bewegung diesem Reichsgedanken dient, wird sie einmal von der Geschichte gemessen werden. Und damit, glaube ich, kommen wir einer Frage näher, die uns alle tief bewegt. Je länger dieser Krieg dauert, umso mehr wird nach dem Sinn dieses Kampfes gefragt. In Tausenden von Briefen und Unterhaltungen ist dieses Thema noch mit eines der entscheidendsten, bewegenden Probleme unseres Lebens. Und ich glaube, dass wenn wir diese Frage in Bezug auf den Einzelnen stellen, wir mit aller Bescheidenheit sagen müssen, dass es wahrscheinlich uns verwehrt ist, hier eine letzte abschließende Beantwortung geben zu können. Es erscheint uns vermessen, hier über jene Schranke hinwegzugehen, die einmal vom Leben und Schicksal uns alle gestellt sind. Ich glaube aber, dass ein gewisser Sinn auch des Einzelnen sich in der Bewährung des Kampfes für eine größere Gemeinschaft zu enthüllen beginnt. Als die nationalsozialistische Bewegung klein war, als sich nur wenige zu Adolf Hitler bekannten, da haben sich nach einiger Zeit einer harten Auseinandersetzung doch aus allen Städten und Dörfern Menschen gemeldet, um hier mitzutun und diesen Kampf miterleben zu dürfen. Der eine, weil er aus der Front zurückkam, verzweifelt und sich in dieses pseudobürgerliche Leben nicht mehr einfügen konnte. Der zweite, aus innerem Hass gegen die Korruption, die sich in Deutschland breitmachte. Der dritte, um die Herrschaft der jüdischen Rasse zu stürzen und so weiter. Jeder hatte einen Instinktbefehl miterhalten, aber nur wenige, glaube ich, haben begriffen, dass hier eine große deutsche Revolution auf dem Marsche war, eine neue Prägung des Reichsgedankens und eine neue Vorschau auch einer neuen europäischen Ordnung. Das heißt, erst in 14 Jahren Kampf wurde der Sinn auch des einzelnen Kämpfers einigermaßen klar. Und als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zur Macht kam, da ist, glaube ich, allen erst der ganze tiefe geschichtliche Sinn dieses nationalsozialistischen Ringens klar geworden. Und so, glaube ich, wird man auch diesen Zweiten Weltkrieg einmal sehen. Mag der eine oder andere die politischen und militärischen Probleme von heute so oder so schauen, mag der eine die eine oder andere Vorstellung inmitten dieser Auseinandersetzung mitbringen oder verteidigen. Am Ende wird wahrscheinlich, so hoffen wir, der Sinn dieses großen Ringens ebenso offenbar werden, wie er innerpolitisch mit dem Siege der Bewegung im Reiche uns klar wurde. Und schließlich, es haben so viele Geschichtsschreiber dicke Bücher geschrieben über Konflikte, die uns heute außerordentlich gering erscheinen. Über kleine Grenzberichtigungen hat man jahrzehntelang Krieg geführt, weil ein Souverän den anderen hasste, hat man jahrelang die Krieger aufeinander getrieben. Gewiss, auch diese Auseinandersetzungen haben über diese subjektiven Dinge auch einen geschichtlichen Sinn gehabt. Und die Historiker haben ganz recht, wenn sie diesen Sinn nun nachträglich nachprüfen. Aber wenn wir diese Maßstäbe von früher an das Geschehen von heute anlegen und den Kampf der deutschen Nation inmitten dieses Krieges betrachten, dann glaube ich, dürfen wir mit tiefem Ernste sagen, es ist noch nie ein Krieg mit tieferem Sinn geführt worden als dieser. Auf dem Spiel stehen nämlich nicht nur die Kämpfe der nationalsozialistischen Bewegung, auch nicht nur die Kämpfe des Ersten Weltkrieges. Heute stehen auf dem Spiel 2000 Jahre bewusste europäische Kultur, die Verteidigung der Lebensgrundlagen aller europäischen Nationen und schließlich alle Möglichkeiten für eine Zukunft überhaupt. Das ist der größte Kampf des europäischen Kontinentes, aber auch die größte Chance einer Wiedergeburt aus altem, versumpftem Geiste des 19. materialistischen Jahrhunderts. Für Deutschland, glaube ich, dürfen wir ihn so sehen. Wir dürfen ihn aber, glaube ich, auch sehen für alle übrigen Nationen, selbst für jene, die uns heute nicht nur nicht lieben, vielleicht sogar hassen. Es werden nämlich Kämpfe auch ausgeführt zum Besten mancher, die sich an diesen Kämpfen nicht zu beteiligen wünschen, ja vielleicht alles tun, um den Erfolg dieser Kämpfe in Frage zu stellen. Und da dürfen wir in Anerkenntnis aller dieser starken politischen Traditionen des 19. Jahrhunderts doch sagen, in allen Völkern haben sich Menschen gefunden, die diese große Stunde des europäischen Kontinentes begriffen haben, die verstanden haben, dass man in einer solchen Zeit auch manche frühere Missverständnisse und Kämpfe hinten anstellen muss, weil man nämlich, indem man selbst seine Kämpfer jetzt an die Front schickt, ja nicht nur Deutschland verteidigt, sondern schließlich sich selber auch und damit alles das, was auch die Urväter dieser Völker einmal geschaffen haben. Sie haben, alle diese Kämpfer, die eine Aufgabe, zu verhindern, dass irgendeine Überseekoalition und irgendeine Koalition der Seemächte dem europäischen Kontinent noch irgendwie gefährlich werden könnte. Sie haben die Pflicht, ihr Denken danach auszurichten, dass keinerlei Spaltversuche von Übersee jemals wieder die europäischen Völker nach diesem Krieg auseinanderzutreiben vermögen. Sie haben alle dafür zu kämpfen, dass einmal auch die Räume des Ostens, die Ernährungsgrundlage für alle europäischen Nationen, die Autarkie dieses Kontinentes uns versichern. Das sind, glaube ich, die Ziele, an deren Verwirklichung jeder heute mit seiner ganzen Nation interessiert ist. Und wenn nunmehr Deutschland diesen Kampf auf sich genommen hat und wenn die deutschen Soldaten in größtem Maße bluten für diesen Kampf, dann ist es ein moralisches Recht, auch diesen Kampf und diesen führenden Kampf als solchen anzuerkennen, in der eigentlichen historischen Überlegung, dass wenn diese große Mitte nicht wäre, auch die kleinen Völker am Ende nicht mehr sein würden. Und dieser Krieg wird geführt mit einer Härte wie kaum ein Krieg der Vergangenheit. Die Zeit der Kabinettskriege ist ebenso vorbei wie die Zeit der Staatenkriege. Was unserem Kontinent angesagt worden ist, ist seine biologische Vernichtung und die Deportation von Arbeitssklaven nach Russland oder nach Afrika. In diesen Punkten sind die sogenannten demokratischen Mächte mit den bolschewistischen Tyrannen durchaus einer Meinung. Und in diesem Zeitalter, da es um alles geht, wissen wir, dass es in diesem Kriege nur einen Weg gibt. Und das ist gut so. Die Brücken sind hinter uns, alle abgebrochen und verbrannt. Wenn man nämlich dieses Bewusstsein nicht hat und glaubt, dass man noch 3 oder 4 Auswege findet, dann wird eine Nation niemals ihre ganze Kraft einsetzen. Und erst dann, wenn 80 Millionen begriffen haben, dass es ein Zurück nicht gibt, sondern nur ein Vorwärts im Kämpfen, dann erst wird auch diese geballte Kraft sich einmal den Gegner gegenüber auszuwirken vermögen. Und unsere Haltung gegenüber sogenannten Schalmeien von außen müssen wir beantworten, wie einst Friedrich der Große, als er nach Hause schrieb: Ich unterschreibe keinen ehrlosen Frieden, selbst wenn ich das, was den Namen Preußen trägt, mit ins Grab nehmen sollte. Das ist die Haltung. Das ist die Haltung, die heute das nationalsozialistische Reich trägt. Es ist auch die Haltung vieler Kämpfer, uns verwandter Nationen, die ebenfalls sich mit ihrem Blut zu diesem Kampf gemeldet haben und wie immer die Parolen des Mittelalters oder der dynastischen Barockzeit auch geklungen haben mögen. Die Parole unseres Jahrhunderts heißt das Reich und Europa.